Alltägliches Lied. Langsam geht man zugrund und man kann sich nicht wehren. Man tut das Seine und verkommt wie ein Hund, trotz Charakter und Ehren. Man hat seine Frau und sein Kind, seinen Wohnraum und man hat sein Buch, aber man ist nichts als ein Blatt im Wind und er treibt einen wie ein Fluch. Und man will nicht verzagen, man schuftet, als müsste es so sein. Man fühlt sich müde vom Jagen und einsam und allein. Soll man betteln um Güte, bitten um Geld und um Brot? Für sein Weib und die kleine Blüte und für die eigene Not? Und doch liest man ein Buch und schreibt ein Gedicht. Man weiß, es ist Selbstbetrug, aber so hat man noch sein Gesicht. Man hat seine Augen, sein Herz, man hat seine Zunge zum Sprechen und Hände. Ja, Hände, um zu zertrümmern den Schmerz und dem Elend zu machen ein Ende. Aber ist nicht der Hunger unser Lot für alles, was uns befällt? Und treiben wir nicht in einem Boot im unendlichen Meer dieser Welt?